Ein Gesandter von ihnen kam doch zu ihnen, sie bezichtigten ihn aber der Lüge, so ergriff sie die Strafe, während sie Unrecht taten.